Als Frohnmeier 2017 den Einzug in den Bundestag schaffte, folgte Ochsenreiter ihm als Mitarbeiter in den Bundestag. Wenige Jahre später begannen polnische und deutsche Ermittler, sich für ihn zu interessieren. Ochsenreiter soll an einem Terroranschlag in der Ukraine beteiligt gewesen sein. Frohnmeier musste ihn entlassen und zeigte sich über die Ermittlungen überrascht. Ochsenreiter bestritt die Vorwürfe, ergriff aber die Flucht und starb im August 2021 mit 46 Jahren in Moskau an einem Herzinfarkt. Ochsenreiters ideologischer Lehrer, der nationalistisch-russische Philosoph Alexander Dugin, verfasste am 19. August 2021 auf Facebook folgende Beileidsbekundung. Er war ein überzeugter deutscher Patriot, tapfer und mutig. Er hat sein Leben für die multipolare Welt geopfert. Er war ein Gegner der offenen Gesellschaft und der Atlantiker. Er hat das größte Europa gewählt, das Eurasien, das Pluriversum. Frohnmeier gelang bei der Bundestagswahl 2022 der Wiedereinzug ins Parlament. Und dort polemisiert er seit dem russischen Angriff gegen die Hilfe der Bundesrepublik für die Ukraine und gegen die Ukraine selbst. Die Arbeit des rechtsextremen Dugin-Jüngers Ochsenreiter trägt bei Frohnmeier und im Deutschen Bundestag weiter Früchte. Ochsenreiter war damals bei Frohnmeier offenbar so erfolgreich, dass dieser in einer E-Mail eines ehemaligen russischen Geheimdienstoffiziers als absolut unter Kontrolle stehend beschrieben wird, wie eine Recherche von Spiegel und Frontal am 9. April 2019 zeigte. Frohnmeier hatte dieser Darstellung vollumfänglich widersprochen. Er kenne diese E-Mail nicht, könne sich nicht vorstellen, dass so etwas geschrieben worden ist und vertrete deutsche Interessen. Ein weiterer russlandnaher Ideologe ist Dimitrios Kisoudis, der seit 2023 für den Fraktions- und Parteivorsitzenden Tino Chrupalla tätig ist. Wie Ochsenreiter ist Kisoudis ein Anhänger von Dugin und dessen Idee der multipolaren Weltordnung, vor allem aber von Carl Schmitt. 2015 publizierte Kisoudis das Buch »Goldgrund Eurasien – Der neue Kalte Krieg und das dritte Rom«. Und auch hier wieder das gleiche Lied, vorgesungen von Carl Schmitt und Dugin. Der Westen und die USA sind dem Ende geweiht, dagegen erwächst unter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland ein drittes Rom. Deutschland solle sich nicht die USA, sondern Russland unter Putin als Partner wählen. Mitarbeiter im Bundestag, wie früher Ochsenreiter oder heute Kisoudis, stehen nicht im Rampenlicht. Aber sie haben großen Einfluss, wenn sie einen direkten Zugang zu den Funktionsträgern haben und ihre Ideen und Vorschläge auf dem Schreibtisch ihrer Arbeitgeber landen. Besonders zeigt sich das bei Kisoudis. Seine Ideen von einer multipolaren Weltordnung und Eurasien prägen nun die Weltsicht des Fraktions- und Parteivorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla.